Моя тема сегодня называется «Viel mehr». Und mein Thema heißt auch heute so «Viel mehr». «Viel mehr». «Viel mehr». И знаешь, я хочу быть больше благословен. Weißt du, ich will viel mehr gesegnet werden. И мне не стыдно этого. Und ich schäme mich nicht dafür. Я хочу не то, что все имеют. Also ich will all das haben, was nicht alle haben. Я хочу не то. Ich will nicht das haben, что все имеют. Also was alle haben. Я хочу особенное. Ich will etwas Besonderes. Я хочу особенное. Ich will was Besonderes haben. И ты можешь сказать, ты такой же, как все, да? Und du kannst vielleicht dann so sagen, ah, du bist genauso wie alle anderen. Точно. Но есть что-то не для всех. Aber es gibt etwas, was nicht für alle ist. Есть что-то для особенных людей. Es gibt etwas für besondere Menschen. А какие особенные? Und wer ist besonders? Я понял, что особенные люди. Ich habe verstanden, dass besondere Menschen. Это не особо святые люди. Das sind nicht besonders heilige Menschen. Которые по 5 часов в день молятся. Die 5 Stunden am Tag beten. Это не особо избранные люди. Das sind nicht besonders ausgewählte Menschen. Что-то им свалилось на голову. Dass ihnen etwas auf dem Kopf runtergekracht ist. Особенные люди. Besondere Menschen. Слушай. Hör zu. Это особо жаждущие. Das sind besonders hungrige Menschen, durstende Menschen. Amen. Amen. Вот эти особенные люди. Und genau diese besonderen Menschen получат особенное благословение. Werden auch einen besonderen Segen bekommen. И я понял, что если я не имею что-то особенное, Und ich habe verstanden, wenn ich nichts etwas Besonderes habe, то это потому, что я не хочу особенно. Dann ist das nur deswegen, weil ich nichts Besonderes will. Nicht besonders will. Ach, nicht besonders will. Я хочу как все. Ich möchte wie alle. Но если я хочу по-особенному, also ich möchte es auf besondere Weise haben, тогда я и получу и стану особенным. Dann werde ich auch besonders sein und werde das auch bekommen. Понимаете, нам всем хочется, в принципе, хорошо иметь вот все, что от Бога, все иметь. Also im Prinzip wollen wir alles von Gott haben, was gut ist. Каждый. Also jeder von uns. Здесь нет никого, кто бы сказал, мне не надо благословение. Also es gibt hier keinen, der sagen würde, ich brauche keinen Segen. Amen. Но ты не имеешь особенное благословение. Aber du hast keinen besonderen Segen. Потому что тебе лень. Weil du zu faul bist. Тебе лень молиться. Also für dich, du bist zu faul zu beten. Тебе лень искать Господа. Du bist zu faul nach Gott zu suchen. И Яков, он был такой апостол. Und Jakobus war auch so ein Apostel. А он вредный апостол. Also der war ein frecher Apostel. А, такой был жесткий. Oder also so harter, nerviger Apostel. Okay, да. Okay. Лютер даже не хотел его включать в свой перевод Библии. Also der Luther wollte sogar nicht einmal in seine Übersetzung mit einschließen. Verstehst? Kannst du es vorstellen? Некоторым не нравится то, что там написано. Also manchen gefällt das nicht, was dort steht. Эй, но это Бог говорит. Aber Gott sagt. И он говорит, вы не получаете, потому что не просите. Und sagt, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Точка. Schluss aus. Punkt. Не получаешь, потому что не просишь. Du bekommst nicht, weil du nicht bittest. Okay? Okay. Бывает, что ты просишь. Manchmal gibt es so, dass du was bittest. И дальше там тоже есть объяснение. Und da gibt es weiterhin auch eine Erklärung dazu. Потому что просите для своих вожделений. Weil ihr ihr bekommt es nicht, weil ihr für eure Begierden es nur selbstsüchtigen Begierden bittet. Для своих каких-то амбиций. Also für irgendwelche Ambitionen. Да, я хочу быть особенным. А для чего ты хочешь? Ja, ich will was Besonderes sein, aber wozu? Для чего? Also wozu brauchst du das? Okay. И тогда Бог видит этот мотив, и он говорит: "Не, не, не, ничего Dann не получится." Sieht Gott dieses Motiv in deinem Herzen und sagt, es wird nicht funktionieren. Когда ты просишь, wenn du bittest, и сразу получаешь, und bekommst es gleich, это как все. Das ist dann wie bei allen Normal. Anderen. Normal. Das ist normal. Но когда ты просишь и не получаешь, aber wenn du bittest und bekommst es nicht, что это? Was ist das dann? Это отсев свиней. Das ist das Absehen, Aussehen von den Schweinen. Von den Schweinen. Von den Schweinen. Hörst du? Когда ты хрюкнул и получил, also, wenn du einmal gegrunzt hast und hast es bekommen, это для всех. Das ist wie für alle anderen. Ты получил сразу. Du hast es sofort bekommen. Но когда ты не получаешь сразу, aber wenn du es nicht sofort bekommst, это проверка. Das ist eine Prüfung. Бог любит всех. Amen. Weißt du, Gott liebt alle. Amen. Он любит и хрюшек тоже. Er liebt auch die Schweinchen. Amen. Amen. Но когда ты просто особенное и не получаешь, aber wenn du etwas Besonderes nicht bekommst, это нормально. Das ist normal. Это отсев. Das heißt, das wird abgesät. Твоя молитва abgesiebt. Проходит через фильтр. Ah, dein Gebet durchstreift so einen Filter. Жажда. Also von dem Filter, Жажда. Was Durst heißt, Durststreben. Ты на самом деле хочешь, а? Willst du es tatsächlich? Willst du wirklich das? Если ты пройдешь этот отсев, und wenn du diese Aussiebungsverfahren durchläufst, ты получишь. Und dann bekommst du das. Amen. Amen. Это так справедливо, друзья. Und das ist so gerecht, meine Freunde. Halleluja. Авраам, человек Божий. Abraham, der Mann Gottes. Помолился и думал, сейчас Бог даст. Er hat gebetet und dachte sich, ja, jetzt Gott gibt es mir. Бог даст мне сына. Gott gibt mir einen Sohn. Сара станет плодовитая. Die Sarah wird fruchtbar werden. Ничего подобного. Und es gab nichts Ähnliches. Годами он молится. Also jahrelang betet er. Ничего не получает. Und es passiert nichts. Но когда получает? Aber wann bekommt er тогда das? Уже настоящее особое благословение. Dann ist es ein echtes, besonderes Segen. Dann ist es ein besonderer Segen. Zacharias со своей женой молится, молится. Zacharias, der betet mit seiner Frau. Тоже бесплодная женщина. Auch, die war auch eine unfruchtbare Frau. Бог, дай нам сына. Oh, gib uns einen Sohn. Нет ответа. Und es gibt keine Antwort. И они уже забыли про свою молитву. Die haben schon ihr Gebet vergessen. Вот она, фильтр, фильтр. Das ist dieser Filter. Фильтр. Das ist dieser Filter. Они этот фильтр даже не прошли. Die haben diesen Filter nicht einmal geschafft. Они забыли. Die haben sogar das vergessen. И потом приходит Архангел. Und dann kommt ein Erzengel zu ihnen. Вы заказывали. Habt ihr bestellt? Посылочку. Habt ihr ein Paket bestellt? Не, уже поздно. Nein, es ist ja viel zu spät. Захария говорит, не, я уже слишком старый. Захария sagt, ich bin doch viel zu alt. Моя жена старая. Und meine Frau ist viel zu alt. Архангел такой стоит, не понял. Und der Erzengel steht da und denkt, hey, was los? В чем дело, эй? Was ist los mit dir? Заказывали, принимайте. Also habt bestellt, also nimmt das an. Он говорит, не можем. Und er sagt, nein, wir können das nicht. И Архангел ему уже стал объясняться, говорит, слушай, я Архангел. Und der Erzengel fängt an schon zu erklären, hey, hör zu, ich bin ein Erzengel. Gabriel. Ich bin der Gabriel. Здравствуйте. Guten Tag. Захария. Zacharias. Проснись. Wach auf. Ангел с тобой говорит. Ein Erzengel spricht mit dir. Вот за то, что не поверил, закрой тебе рот, будешь молчать, пока не родится. Und weil du nicht geglaubt hast, werde ich deinen Mund verschließen, bis dein Kind auf die Welt kommt. Amen. Смотри, Бог, он ожидает, что мы будем жаждать. Schau her, Gott erwartet von uns, dass wir nach ihm streben, dass wir Hunger haben nach ihm. Бытие 30 глава, 23 стих. Und 1. Mose 30, die Verse 23 und 24. Давай прочитаем. Lass uns die mal lesen. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, der Herr wollte mir noch einen Sohn dazu geben. Also sie hat empfangen und hat ein Kind, einen Sohn geboren. Dass Gott ihr, und sagte, Gott hat ihr Schmach, also ihre Schande von ihr weggenommen hat. Das ist das Erste. Будь здоров. Gesundheit. Когда ты приходишь к Богу, also wenn du zu Gott kommst, и у тебя что-то вот есть уже, аллилуйя, und du hast etwas bereits, и ты счастлив, und du bist glücklich. Когда мы приехали в Германию, как Лена рассказала, als wir nach Deutschland kamen, wie die Lena erzählte, у нас было два чемодана, also wir haben nur zwei Koffer gehabt. И я ездил, знаете, я даже не закончил Sprachkurs, weißt du, ich habe nicht einmal meinen Sprachkurs beendet, и пошел на работу, und ging dann gleich arbeiten. И так было все время, пока мы в Германии. Und so war das die ganze Zeit, solange wir in Deutschland waren. И я ездил на работу на велосипеде. Und ich bin zu meiner Arbeit mit dem Fahrrad gefahren. 15 километров. Also 15 Kilometer hin. Туда и обратно. Und zurück. Не потому, что я такой спортсмен был. Nicht, weil ich so ein Sportler bin. А потому, что не было машины. Sondern, weil ich kein Auto hatte. И у нас была страшная квартира. Und wir haben eine schreckliche Wohnung gehabt. Мокрицы и гусеницы ползали по углам. Überall sind solche komischen Viecher rumgekrabbelt. Solche Nesseln oder wie die auch heißen, solche kleinen Käfer. Also weil es so feucht war, kamen so... Also es war eine schreckliche Wohnung. Du hast, glaube ich, noch nie in so einer Wohnung gelebt, denke ich. In der Küche hatten wir keine Möbel gehabt. Das war die erste Zeit so. Und heute leben wir in einem wunderschönen Haus. Und ich fahre ein wunderschönes Auto. Gott hat uns gesegnet. Also man hätte damals sagen können, wir besitzen bereits schon etwas. Denn wir haben dann später ja auch eine gute Wohnung bekommen. Und wir haben doch auch ein normales Auto gehabt. Und man hätte auch so sagen können, der Herr hat uns unsere Schande weggenommen. Und alles ist super. Alles ist so wie bei allen anderen. Aber ich will nicht so wie bei allen anderen. они получают вот тот первый ребенок. Weißt du, wenn die Menschen bleiben stehen, so wie jetzt in diesem Vers, wenn sie den ersten Kind bekommen. Первый ребенок, Господь снял с меня позор. Also das erste Kind und der Herr hat meine Schande mir weggenommen. Бог, он спас тебя, у тебя было грехов по уши. Weißt du, Gott hat dich errettet und du hast Sünden über alle Ohren gehabt. И он спас тебя. Und er hat dich trotzdem gerettet. Он снял с тебя позор. Er hat von dir diese Schande weggenommen. И давай теперь остановимся и скажем, вот все классно. Und jetzt lass uns mal stoppen und sagen, es ist alles klasse. Yeah. Nein. Вчера тебе еще, может быть, жить не хотелось. Gestern hast du vielleicht nicht leben wollen. Но сегодня ты с Господом. Aber heute bist du mit dem Herrn. И это уже великая победа. Und das ist schon ein Riesensieg. Amen. Amen. Но эта женщина не останавливается. Aber diese Frau bleibt nicht stehen. И она говорит. Und sie sagt weiter. Господь даст мне и другого сына. Und der Herr wird mir auch noch einen Sohn schenken. Господь даст мне еще другого сына. Der Herr wird mir noch einen Sohn geben. Einen Когда ты что-то получаешь от Господа. Wenn du etwas vom Herrn bekommst. Не надо говорить, о, уже все супер. Du brauchst, dann sollst du nicht sagen, hey, es ist alles super. Господь снял с меня позор. Der Herr hat mir meine Schande weggenommen. Достаточно. Und es ist genug. Я мучилась, теперь иду на заслуженный отдых. Also ich habe mich gequält, jetzt gehe ich zu meinem verdienten Ruhe. Пей, душа, ешь и веселись. Also du, die Seele, du sollst dich freuen und essen. И человек начинает жиреть. Und der Mensch fängt an, fett zu werden. Du kannst vielleicht sagen, es ist noch so ein vorübergehender Segen. Also zeitbedingter Segen, aber der Herr wird mir noch etwas hinzutun. Er wird noch etwas hinzutun. Also viel mehr. Ты продолжаешь дальше искать Господа. Du suchst weiterhin den Herrn. Ты продолжаешь посвящать ему свою жизнь. Du widmest weiterhin dein Leben ihm hin. И вот эта мама, она не успокоилась. Und diese Mama hat sich nicht wollte nicht Ruhe geben. Она не стала жирее. Sie wurde nicht fetter. Она ждала дальше детей. Sie hat weiterhin Kinder erwartet. И у нее не было одного ребенка, ни одного вообще. Она мечтала и получила. Sie hat vorher kein einziges Kind gehabt und dann hat sie hat geträumt und hat es bekommen. И что делают в основном люди? Und was machen meistens die Menschen? Все, я теперь всем его буду показывать. Jetzt werde ich ihm allen meinen Sohn zeigen. Да, я не бесплодна. Also ich bin nicht unfruchtbar. Господь снял с меня позор. Der Herr hat meine Schande weggenommen. И знаешь, кто вырастает? Und weißt du, wer aufwächst dann? Egoist вырастает. Ein Egoist wächst auf. Вырастает баловень. Also das wird ein verzogenes Kind. И это не секрет. Und das ist kein Geheimnis. Если у тебя есть плод, also wenn du eine Frucht hast, тогда порадуйся и проси еще. Dann freu dich und bitte um mehr. Господь, дай еще! Herr, gib mir mehr. Halleluja. Halleluja. Господь дал тебе благословение. Herr hat dir einen Segen gegeben. Потом взял еще. Dann hat er noch genommen. Возвращается к тебе. Und kommt zu dir. А, ты говоришь, er geht zu dir zurück und du sagst, ich brauch's nicht. Господь, я тебе еще принес. Der Herr sagt, ich habe dir noch was mitgebracht. Говорим, да все нормально. Und wir sagen, es ist doch alles okay schon. Наше сердце ожирело. Also es bedeutet, unser Herz ist fetter geworden. Fett geworden. Уже ничего не надо. Man braucht nichts все mehr. Классно. Es ist alles gut. И это состояние было у Коринфян. Und dieser Zustand haben die Korinther gehabt. 1 Коринфянам 4:8 Павел говорит. Also in 1. Korinther 4:8 sagte Paulus. Вы присытились уже. Вы уже обогатились и стали царствовать. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Вы уже стали царствовать. Aha, все так классно, все так супер. Also es ist alles klasse, es ist alles super. И они так и слышали, когда Павел говорил, а что ты нас грузишь? Мы свободные люди. Und so haben sie das auch verstanden, dann haben sie zum Paulus gesagt, was beschwerst du uns, was erzählst du uns da? Ага, что ты нас грузишь? Was erzählst du uns? Lass uns einfach in Ruhe. А женщина говорит, я получила сына. Aber die Frau sagt, ich habe einen Sohn bekommen. С меня сняли позор. Man hat mir meine Schande weggenommen. Но мне недостаточно. Aber es ist nicht genug. И я не хочу просто позор, чтобы с меня сняли. Und ich will nicht, dass ich einfach meine Schande loswerde. А я хочу, чтобы Бог добавил мне еще. Sondern dass Gott mir noch was dazu gibt. Еще Бог даст мне сына. Dass Gott mir noch einen Sohn gibt. Господь добавит мне еще. Dass Gott mir noch was hinzufügt. Viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Еще. Noch mehr. Еще. Noch viel mehr. Noch viel, viel mehr. Halleluja. Halleluja. Кто-то, кто хочет, тот получит. Jemand, der will, der wird auch bekommen. Господь даст тебе еще. Der Herr wird ihn noch geben. Но важно не пресыщаться. Aber es ist wichtig, nicht zu überfetten. Знаешь, ты можешь иметь минимум и быть довольным. Weißt du, du kannst Minimum haben und zufrieden sein damit. Und der Herr wird dich auch mit deinem und sagen, kein Problem, und er wird dich in Ruhe lassen. Aber jemand wird viel mehr wollen und er wird dieses viel mehr bekommen. Und du brauchst dann nicht neidisch auf ihn zu sein, denn er hat gesucht nach mehr. Denn er hat auch auf andere Weise gesucht. Er hat gebetet. Er hat anders Durst gehabt nach Gott. Manchmal werden die Menschen zu alt für einen Segen. Vielleicht sind sie noch 30 Jahre alt, aber sie sind noch schon zu alt für einen Segen. Авраам был 90 лет, он уже оказался, почувствовался старым для благословения. Und der Abraham war bereits 90 und hat gefühlt, als ob er zu alt wäre für einen Segen. Und das ist, es ist schade, dass es so ist. Бог хотел дать ему как раз в 90 лет. Gott wollte ihm genau mit 90 es geben. Also sei niemals zu alt für einen Segen. Amen. Oder werde niemals zu alt dafür. Себе, Und wenn Gott uns zu sich näher bringt, dann unsere Reaktion soll sein, ich will noch mehr. Du, es darf keine Reaktion von dir sein. Also bei mir ist alles klar mit dem Herrn. Also ich bin nicht unfruchtbar. Weißt du, ich höre das sehr oft von den Menschen, also ein wenig in einer anderen Form und Art und Weise. Aber deine Reaktion soll sein, Herr, ich will viel mehr. Ich hab Freiheit, aber ich will viel mehr Freiheit. Ich habe Erfolg, aber ich möchte noch mehr Erfolg haben. Ich habe das Leben, aber ich will die Fülle des Lebens haben. Das ist eine Entwicklung. Du hast einen Glauben, aber hab noch mehr Glauben. Mehr Glauben, viel mehr. Viel mehr. Du hast ein Erlebnis mit Herr, aber du sollst noch nach mehr wollen. Es gibt noch mehr. Es gibt noch wesentlich mehr. Denn Gott ist reicher, als du je denken kannst. Er ist viel reicher, als du denkst. Als du überhaupt denken kannst. Если в твоем сегодняшнем положении более-менее благополучном ты бы искал Господа. Also wenn du in deinem einigermaßen guten Zustand nach dem Herrn mehr gesucht hättest. Господь, я обязан тебе. Oder nach ihm suchen würdest, Herr, ich bin dir verpflichtet. Я еще и больше хочу. Aber ich möchte noch viel mehr. Я так люблю тебя. Ich liebe dich so sehr. Но я хочу еще больше. Aber ich will noch viel, viel mehr. Я так же, как и раньше, хочу встречаться с тобой. Ich möchte wie auch früher noch mehr ein Treffen, noch mehr Gespräche mit dir haben. Но я буду дальше тебя искать. Ich habe schon Segen bekommen, aber ich werde nach wie vor nach dir noch mehr suchen. Но из-за того, что мы уходим по делам, когда мы получили благословение. Aber da wir unseren Dingen nachgehen, sobald wir den Segen bekommen haben, dann hat der Herr ein Problem. Und wir können diese Fülle nicht erreichen. Fülle ist etwas, was anders ist. Der Herr verspricht uns das Leben. Er sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen und ein Leben im Überfluss. Weißt du, verstehst du, es gibt ein Leben und es gibt ein Leben im Überfluss. Hallo. Es gibt einen Bonus. Bonus. Es gibt einen Bonus. Plus. Ein Plus. Этого плюса ты не получишь. Und diesen Plus wirst du nicht bekommen. Если не будешь жаждать. Wenn du nicht nach Gott hungern wirst. Amen. Amen. Это для особо жаждущих. Das ist für besonders hungrige Menschen. А когда мы лишаем себя сами благодати Божией. Und wenn wir selbst uns diese Gnade Gottes absprechen. Когда мы сыты. Wenn wir zu satt sind. Упрямые. Wenn wir trotzig sind. Бог сажает тебя на диету. Dann setzt sich Gott auf eine Diät. Er setzt sich auf eine Diät. Er fragt so die Engel, ich habe irgendwie den Peter schon lange nicht in der Gemeinde gesehen. Ангел говорит, у него там работа появилась. Aber der Engel antwortet, oh, der hat einen Job bekommen. Ему там хорошо уже стало. Ihm geht es sehr gut darin. Да ну. Echt? Недавно же еще он молился так много. Er hat doch vor kurzem so viel gebetet. А после молитвы все наладилось, ангел говорит. Und der Engel antwortet, nach dem Gebet wurde alles gut. Вот он и забыл. Und so hat er vergessen. Бог говорит, а это он из тех, которые забывают после молитвы, да? Ah, dann sagt Gott, das ist derjenige, der nach dem Gebet alles vergisst. Okay. Тогда организуй-ка нам встречу опять в церкви. Dann organisiere uns mal wieder ein Treffen in der Gemeinde. Позаботься о том, чтобы он опять пришел. Sorge bitte dafür, dass wieder in die Gemeinde kommt. И вдруг у Феди что-то происходит. Und plötzlich geschieht was bei dem Peter. И Петр, да, пусть Петр будет, бежит в церковь. Und der Peter rennt dann in die Gemeinde. Мы иногда удивляемся, а что это у меня произошло, это опять или это? Manchmal wundern wir uns, wieso passiert schon wieder mir etwas? Да вот ответ тебе. Also, da ist auch die Antwort gleich. Организовал Господь тебе встречу. Der Herr hat dir ein Treffen organisiert. Пример такой. Раньше у нас были проблемы. So ein Beispiel, wenn wir früher Probleme hatten, мы молились. Haben wir gebetet. И ты просил других людей молиться. Du hast andere Menschen gebetet, dass sie für dich beten. И там записочку бросил в наш Gebetsbox. Dann schmeißt du auch ein Zettel in die Gebetsbox rein. И ты по средам здесь ходил, молил. Du bist mittwochs reingekommen zum Gottesdienst. И Бог ответил. Und Gott hat geantwortet. Halleluja. Halleluja. И теперь мы уже не ходим по средам. Und jetzt gehen wir schon nicht mehr am Mittwoch in den Gottesdienst. Ja, у нас все супер. Es ist bei uns alles wieder okay. Все okay. Alles ist super. Я говорю, это не окей. Aber ich sage dir, dass es nicht okay ist. Бог говорит. Gott sagt. Это не окей. Es ist nicht okay. И он вынужден забрать у тебя то, что он тебе дал. Und er ist dazu gezwungen, dir das wegzunehmen, was er dir gegeben hat. Чтобы опять организовать встречу. Um wieder ein Treffen hier zu organisieren für dich. Мы не сможем получить больших благословений. Wir werden es nicht schaffen, große Segen zu bekommen. Если мы наши малые благословения сразу сожраем. Wenn wir unsere kleinen Segen gleich fressen, also gleich aufessen. Amen. Благословение должно получить благословение. Denn ein Segen muss ein Segen bekommen drüber und noch ein Segen und noch ein Segen und noch ein Segen drüber. И тогда у тебя полнота. Und dann hast du eine Fülle. Amen. Amen. Можно, конечно, говорить, Господь. Natürlich kann man auch so sagen, oh Herr. Не давай мне этого. Gib mir das bitte nicht. Большого. Also dieses große nicht. А то я забуду про тебя. Sonst werde ich dich vergessen. Один человек так молился. Ein Mann hat so gebetet. Притча 30 глава, там конкретно так написано. Also in den Sprüchen 13 steht das wirklich so konkret da. Один человек молится. Ein Mann betet so. Он говорит, Господь. Er sagt, Herr. Нищеты и богатства не давай. Armut und Reichtum, gib mir nicht. Не давай мне. Gib mir das nicht. Он, наверное, знал о своей испорченности. Er hat wahrscheinlich seine Verdorbenheit gekannt. Потому что он говорит дальше, чтобы я, когда получу, не отрекся от тебя. Weil er weiterhin sagt, dass ich nicht, wenn ich übersättigt bin, dich nicht verleugne, dich nicht vergesse. Aus Armut и потом дальше. Und Reichtum. Aus der Übersättigung dich verleugne. Wow, представляешь, есть такая вот натура подлая. Also kannst du dir vorstellen, dass es so eine lügenhafte Natur gibt oder so eine. Ой, ja. У нас у людей такая подлая натура. Also wir haben so eine Natur, die. И этот чувак, он знал про это. So eine verräterische Natur. Он und говорит, der wusste das. Если я стану богатым. Er sagt, wenn ich reich werde. Я тебя могу забыть вообще. Kann passieren, dass ich dich absolut vergesse. Verleugne dich. Und verleugne dich. Если же буду нищим. Und wenn ich zu arm bin, начну красть, dann fange ich an zu stehlen. Воровать. Werde ich dann anfangen zu rauben. Знаешь, какая натура подлая, а? Stell dir vor, was für eine verräterische Natur. Человек. Von einem Menschen. И он говорит, я лучше средненьким буду таким. Er sagt, ich möchte lieber so ein neutraler, so in der Mitte sein. Не надо быть нищим. Also ich möchte nicht arm sein. И не надо быть богатым. Und ich will auch nicht reich sein. У меня золотая середина. Bei mir ist so eine goldene Mitte. И у меня с Господом всегда будет супер все. Und es wird alles immer alles klar sein, tip-top sein mit dem Herrn. И, знаешь, я тоже так молился. Weißt du, ich habe mal auch so gebetet. Годами молился. Also jahrelang habe ich so gebetet so. А потом понял, что-то не то здесь. Und dann habe ich gebetet, irgendwas stimmt da nicht. В этой молитве also что-то in diesem не Gebet то. Stimmt etwas nicht. Это неправда. Das stimmt nicht. Я не хочу так говорить. Ich will nicht so reden. Мне нужно больше. Ich brauche mehr. Знаешь, нет ничего неправильного в том, что ты имеешь больше. Weißt du, es gibt nichts Falsches daran, wenn du mehr hast. Опасно быть сытым, пресыщенным. Aber es ist gefährlich, übersättigt zu sein. И даже бомж какой-нибудь, нищий человек, он может быть пресыщенным. Sogar ein Obdachloser, der auf der Straße lebte, könnte auch übersättigt sein. Такие люди, кстати, они особо гордые люди. Also solche Menschen, dazu gesagt, sind besonders stolze Menschen. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты приходил сюда. Aber Gott sagt, ich möchte, dass wenn du hier kommst, dass du hier mit einem hungrigen Herz kommst. Знаешь, какой твой мотив, что ты идешь в церковь? Weißt du, welches Motiv treibt dich dazu, in die Gemeinde zu gehen? Благодарить Господа. Um den Herrn zu danken. Super. Das ist super. Super. Но некоторые люди, они ходят в церковь, потому что им страшно. Aber manche Menschen kommen in die Gemeinde, weil sie Angst haben. Дьявол придет, разрушит их семью. Denn der Teufel kommt sonst in ihre Familie und zerstört es. Разрушит там жизнь детей. Er zerstört das Leben von den Kindern. И так дальше. Und so weiter. Вопросы, проблемы. Но Бог говорит, не потому, что тебе страшно, надо приходить. Aber Gott sagt, du sollst nicht deswegen kommen, weil du Angst hast. А потому что любишь. Sondern weil du liebst. Любовь должен быть мотив. Also die Liebe soll dein Motiv sein. Он говорит, я хочу, чтобы чтобы ты приходил сюда, потому что ты любишь меня. Er sagt, ich möchte, dass du deswegen hierher kommst, weil du mich liebst. Всей душой. Mit all deiner Seele. Крепостью своей. Mit all deiner Kraft. И если ты любишь, ты будешь принимать. Und wenn du liebst, dann wirst du auch empfangen. Знаешь, если бы сегодня в церкви отменили десятину. Weißt du, wenn heute in der Gemeinde der Zehnte abgeschafft werde. Сказали бы, в Библии нашли. Man würde sagen, in der Bibel hat man gefunden. Написано, dort in der griechischen Sprache steht geschrieben. Хотите, давайте, не хотите, не давайте. Wenn ihr wollt, könnt ihr geben. Wenn ihr wollt, braucht ihr nicht geben. Думаю, вот, как бы реагировали бы христиане? Ich denke mir, wie hätten denn die Christen reagiert? Давали ли бы они десятину или нет? Hätten sie denn den Zehnten weiterhin gegeben? Знаешь, тот, кто любит, weißt du, derjenige, der liebt, он не изменился бы. Der würde sich nicht verändern. Он продолжал бы приносить свой десятину. Er würde weiterhin seinen Zehnten bringen. Без каких-то проблем, вопросов. Ohne irgendwelche Fragen oder Probleme. Я люблю тебя. Ich liebe dich. Это то, что делал Авраам. Das ist das, was der Abraham gemacht hat. И никто ему не говорил, что это надо. Und keiner hat zu ihm gesagt, dass es eine Pflicht ist. А он сам это сделал вообще. Er hat es von sich aus gemacht. Никакого закона, ничего не было. Es gab noch kein Gesetz, es gab noch gar nichts dazu. Ja. Aber er sagte, ich, das ist eine Ehre für mich, Ehre für mich, отдать десятую часть. Einen Zehnten von meinem Besitz abzugeben. Я люблю Бога. Denn ich liebe Gott. От своей крепости я буду ему давать. Ich werde von meiner Kraft es ihm geben. От моей финансовой крепости also von meiner finanziellen Kraft werde ich ihm was abgeben. Halleluja. Halleluja. Это выражение любви. Das ist ein Ausdruck der Liebe. И любовь всегда в чем-то выражается. Und die Liebe drückt sich immer in etwas aus. Amen. Amen. Если бы сказал кто-то, слушайте, мужья и жены. Wenn jemand zu dir sagen würde, hey, hör zu, Männer und Frauen, also Ehemänner und Ehefrauen. Бог разрешает свободную любовь. Also Gott erlaubt eine freie Liebe. С кем хочешь, с тем живи. Du kannst mit dem leben, mit dem du leben willst. Нашлось Евангелие от Фомы. Also man hat ein Evangelium von Thomas gefunden, zum Beispiel. Я думаю, кто бы сегодня еще остался бы тогда со своими мужьями и женами? Ich denke mir, wer würde dann noch bei seiner Frau oder bei seinem Mann bleiben? Я знаю, что те, кто любит, они остались. Aber ich denke, aber ich weiß ganz genau, diejenigen, die geliebt haben, die würden auch da bleiben. Они бы остались брать. Aber sie würden weiterhin in der Ehe bleiben. Те, кто не любили, они бы взяли бы еще третью, четвертую, вторую. Und diejenigen, die nicht geliebt haben, die würden sich eine zweite, dritte oder vierte nehmen. И любовь, она не зависит от закона. Und die Liebe hängt nicht vom Gesetz ab. Amen. Amen. Закон и любовь. Das Gesetz und die Liebe. Это конфронтация. Das ist eine Konfrontation. Если я люблю, то я выше закона. Und wenn ich liebe, dann bin ich über dem Gesetz. Выше закона. Ich bin höher als das Gesetz. И мы ходим в церковь не по закону. Und wir gehen in die Gemeinde nicht nach dem Gesetz. Мы даем не по закону. Wir geben nicht nach dem Gesetz. Мы молимся не по закону. Wir beten nicht nach dem Gesetz. Amen. Amen. Вот это все мы делаем из большой любви к Господу. All das machen wir aus der großen Liebe gegenüber unserem Herrn. И Богу нужно именно это. Und genau das braucht auch Gott. Он хочет видеть любовь. Er will die Liebe sehen. Любовь. Er will diese Liebe sehen. Любовь. Er will diese Liebe sehen. И любящим он даст без меры. Und die ihn lieben, wird er grenzenlos überschütten. Halleluja. Halleluja. И когда муж уверен в чувствах своей жены, wenn der Ehemann überzeugt ist, was die Gefühle seiner Frau zu ihm sind, он дает ей пин-коды от всех своих конт. Dann gibt er ihr PIN-Codes von allen seinen Konten. Amen. Amen. Когда есть недоверие, есть проблемы. Wenn ein Misstrauen da ist, тогда и нет доверия, проблемы. Dann gibt es auch solche, dann gibt es auch kein Vertrauen auch in anderen Bereichen когда des Бог Lebens. Когда Бог уверен в любви своего народа. Wenn Gott überzeugt ist, was die Liebe seines Volkes anbetrifft, dann gibt er der Gemeinde grenzenlos. Тебе, значит, oder wenn Gott es dir nicht gibt, dann ist er noch nicht sicher an deinen Gefühlen. Amen. Amen. Он должен проверить твои чувства. Er muss deine Gefühle erst prüfen. Потому что когда он тебе что-то дал, dann wenn er dir etwas gibt, и твое сердце прилепилось, und dein Herz sich so dermaßen da angeklebt ist, говоришь, это мое, und du sagst, es ist meins, это мой муж, das ist mein Ehemann, это мой ребенок, das ist mein Kind, ага, да, твое, твое. Ja, natürlich ist es deins. Ты уже прилепился. Also du hast dich bereits schon angeklebt daran, angeheftet. Прилепился к этому. Also du bist richtig schon dran an den Dingen. А где я? Und dann fragt dich der Herr, wo bin ich dann? Если бы ты получив благословение, сказал: "Папочка мой." Wenn du einen Segen bekommen hättest und hättest gesagt: "Mein Papa." Ты такой классный. Du bist so gut. Ты дал мне, я не знаю даже за что. Du hast mir gegeben und ich weiß nicht, wofür du mir das überhaupt gegeben hast. Спасибо тебе. Danke dir. Но я тебя ещё больше буду любить. Aber ich werde dich umso mehr noch lieben. За то, что ты мне это дал. Dafür, dass du das mir gegeben hast. И даже если ты мне не дашь, я всё равно тебя буду любить. Und auch wenn du mir das nicht geben wirst, werde ich dich trotzdem lieben. Я буду тебе служить теперь не час, а два. Ich werde dir jetzt dienen nicht eine Stunde, sondern zwei Stunden. Не десятину, а двадцатину буду. Ich werde dir nicht Zehnten geben, sondern Zwanzigstel geben. Слушай, ангел, пойди-ка сюда. Und der Herr sagt so zu seinem Engel: "Ey, hör zu, komm her." Что-то там Федя стал так много молиться? Wieso hat der Peter angefangen so viel zu beten? Что-то у него опять проблема, наверное, начались. Hat er wieder ein Problem? И ангел говорит: "Да нет." Und der Engel sagt: "Nein, eigentlich nicht." Все хорошо. Eigentlich umgekehrt, bei ihm ist alles gut. Да ну. Echt? Не, наверняка какие-нибудь у него есть просьбы там. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Bitten an mich. Поэтому опять так много молится. Deswegen betet er wieder so viel und so lange. Говорит: "Не, он такой благодарный." Aber der Engel sagt: "Nein, er ist so dankbar." Ну говорит: "Да ты что?" Und Gott: "Echt?" Эй, тогда мне он нравится. Ah, dann gefällt er mir. Давай подсыпь ему в два раза больше благословения. Also komm, schmeiß ihm noch den doppelten Segen runter. Вот это есть другой источник. Und das ist die andere Quelle. Когда ты мотивируешь Бога. Wenn du Gott motivierst. Благословить тебя. Um dich zu segnen. Через твою любовь. Durch deine Liebe. А не через твою. Господь милостивый, помоги. Und nicht dadurch, Herr, der gnädige Gott. Прости, помоги. Vergib und hilf. Но я мотивирую Бога своей любовью. Aber ich motiviere Gott mit meiner Liebe. Und nicht ständig helfe, helfe, helfe, helfe. Hörst du? Da sind verschiedene Motive. Und sehr verschiedene Resultate. Amen. Amen. Es gibt so einen Witz. Мы анекдоты не рассказываем, мы только веселые притчи рассказываем. Also wir erzählen keine Anekdoten, wir erzählen nur bloß lustige Sprüche. И вот один христианин приходит к новому русскому. Ein Christ kommt zu. Ein Christ kommt zu dem neuen Russen, also zu einem reichen Menschen. Aha, und er hat eine wunderschöne Tochter. Und er will unbedingt sie heiraten. Короче, und so kommt er zum Vater, um die Frau zu bekommen. Und will die Hand der Tochter haben. Und dieser reiche Mann sagt zu ihm: "Ну ты моей жене хоть там дом нормальный построишь?" Wirst du wenigstens für meine Frau ein gescheites Haus bauen? Wirst du wenigstens ein gescheites Haus für meine Tochter bauen können? Und er sagt: "Der Herr wird helfen." Ну ты ей хоть нормальную машину купишь? Wirst du wenigstens ein gescheites Auto kaufen können? Господь поможет. Und der Herr wird helfen. Ты ее хоть в отпуск будешь возить два раза в год? Wirst du sie wenigstens zweimal im Jahr in Urlaub fahren? Господь поможет. Und der Christ sagt: "Der Herr wird helfen." Und er denkt sich: "Was ist das für ein seltsamer Typ? Also geh." Пошел, подозвал свою дочку. Dann geht er, ist er gegangen, dann ruft er seine Tochter zu sich. Слушай, у тебя, конечно, жених странный мужик. Hör zu, dein Bräutigam, dein Anwärter ist so ein seltsamer Typ. Но ты можешь выходить замуж за него. Aber du kannst ihn heiraten. Потому что мне нравится, как он меня называет. Denn mir gefällt das, wie er mich nennt. Мне нравится, как он меня называет. Also mir gefällt, wie er mich nennt. Amen. Amen. Знаешь, когда мы приходим к Господу: "Господь!" Weißt du, wenn wir zum Herrn kommen und sagen: "О, Herr!" Господь! О, Herr! Господь! О, Herr! Знаешь, надо любить. Weißt du, man muss lieben. И кто любит, тот получает. Und derjenige, der liebt, der bekommt auch. Больше, чем все остальные. Also viel mehr als alle anderen. Если я люблю, то я не изменюсь. Wenn ich liebe, dann werde ich mich nicht verändern danach. Davon, dass das Gesetz sich veränderte. Wenn ich liebe, dann werde ich opfern. Wenn ich liebe, dann werde ich auch meine Heiligkeit bewahren. Weißt du, wieso Jesus der Gemeinde nicht gesagt hat, wann er kommt? Also keiner weiß es. И он даже сказал: "Не ваше дело." Er hat sogar gesagt: "Es geht euch nichts an." Это не важно. Es ist nicht wichtig. Когда я приду. Wann ich wiederkomme. Но сегодня так масса христиан, которые изучают этот вопрос. Aber heute gibt es Massen von Christen, die diese Frage studieren. Целые дискуссии устраивают. Also die veranstalten große Diskussionen diesbezüglich. Высчитывают там седьмины. Also die versuchen da irgendwas rauszurechnen. Я думаю, почему так важно знать, когда придёт Иисус? Ich denke mir, wieso ist das für sie so wichtig, zu wissen, wann der Herr wieder kommt? Знаешь, неверной жене важно знать, когда придёт муж. Weißt du, einer untreuen Frau ist es wichtig zu wissen, wann der Ehemann wiederkommt. Amen. Amen. Иисус сказал, не ваше дело. Und Jesus hat gesagt, es geht euch nichts an. Только любите меня. Ihr sollt mich nur lieben. И ждите меня. Und wartet auf mich. Я приду. Und ich werde kommen. Amen. Amen. И когда ты любишь супруга, und wenn du deinen Ehemann liebst, он не застанет тебя врасплох. Er wird dich nicht in flagranti erwischen. Иисус не сказал церкви, когда он придет. Jesus hat seine Gemeinde nicht gesagt, wann er kommt. Не потому, что он хочет застать тебя врасплох. Nicht weil er dich in flagranti erwischen will. А потому, что он хочет, чтобы ты его любил. Sondern weil er will, dass du ihn liebst. Amen. Amen. Это неверной жене нужно успеть еще выкинуть любовника с балкона. Но eine untreue Frau muss noch schnell ihren Liebhaber vom Balkon runterschmeißen. Поэтому ей надо знать, когда придет муж. Deswegen muss sie auch wissen, wann ihr Ehemann wieder zurückkehrt. Amen. Amen. Но нам не нужно знать, когда придет Иисус. Aber wir müssen nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Потому что я его люблю и жду всегда. Weil ich ihn liebe und ich warte immer auf ihn. Amen. Amen. Если ты нищий, ищи Господа. Also wenn du wer? Нищий. Also wenn du arm bist, dann Dann suche nach dem Herrn. Aber wenn du reich bist, dann suche nach dem Herrn. Больной, wenn du krank bist, dann suche nach dem Herrn. Здоровый, wenn du gesund bist, dann suche nach dem Herrn. Человек, wenn du heilig bist, dann suche nach dem Herrn. Грешник, wenn du ein Sünder bist, dann suche nach dem Herrn. Сытый, wenn du satt bist, dann suche nach dem Herrn. Голодный, wenn du hungrig bist, dann suche auch nach ihm. Amen. Amen. Amen. Also die Liebe darf nicht von den Umständen abhängen. Du fängst nach ihm zu suchen, dann, wenn du keine Gnade hast. Du bittest um diese Gnade und wenn du diese Gnade bekommen hast und hast aufgehört, nach ihm zu suchen, dann ist es die Prüfung deines Herzens. Okay? Und dann kann der Herr dir so lange nicht mehr geben. Aber wenn du die Gnade bekommen hast und die Güte und du bittest weiterhin und du hungerst weiterhin nach dem Herrn und gehst weiter zu ihm, dann kommt Gnade auf Gnade. Das ist die Fülle. Das ist der Überfluss. Halleluja. Halleluja. Aber wenn wir uns so dermaßen anheften an dem Kleinen, was wir schon haben, an diesem kleinen Job, an diesen kleinen Situation, an diesen Menschen, dann sagt der Herr, das ist nicht deins. Das ist meins. Das habe ich dir gegeben. Und er nimmt das dir wieder weg. Wir haben absolut nichts. Die Bibel sagt, dass ein человек вышел. Und die Bibel sagt, dass der Mensch nackt auf die Welt gekommen ist und er wird auch nackt die Welt verlassen. Du hast wieder was mitgebracht hierher und du wirst auch nichts mitnehmen können. Alles, was wir haben, das ist nur der Atem. Also dein Atem. Sogar diese Gehirnstränge, die sind auch vom Herrn. Der Verstand ist vom Herrn. Man würde 4 Gramm vom Jod aus deiner Schilddrüse entfernen und du wirst ein verrückter Mensch. Du wirst in der Psychiatrie dein Leben verbringen. Gott hat dir alles gegeben. Ein Leben. Und er ist kein Mensch, der Grenzen hat. Kein Gott, der Grenzen hat. Also er ist grenzenlos. In ihm ist wesentlich mehr. Ich möchte, dass du heute danach eiferst. Dass du heute richtig eiferst. Dass du nach mehr eifern anfängst. Er hat viel, viel mehr. Glaubst du daran? Zum Beispiel, du hast heute einen Lohn von 1000 Euro oder eineinhalb oder zwei oder drei. Also das so viel, wie du willst. Er sagt zu dir, ich kann dir viel mehr geben. Überhaupt keine Frage. Der Herr macht das mit links. Er ist stark genug, um dir viel mehr zu geben. Aber ist die Frage, wozu? Знаешь ты для чего? Weißt du wieso und wozu? Люди, которые получают больше, они знают для чего получают. Also die Menschen, die mehr bekommen, viel mehr, die wissen, wozu sie das bekommen. Сперва надо знать для чего. Also zuerst muss man wissen, wozu. И потом ты получишь. Und dann wirst du es auch bekommen. Большинство не имеют больше, потому что они не знают для чего. Also die Mehrheit bekommt nicht mehr und hat nicht viel mehr, weil sie nicht wissen, wozu. Amen. Amen. Бог знает и ищет твои мотивы. Gott weiß und erkennt deine Motive des Herzens. Если у тебя сегодня есть здоровье, ну прекрасно. Wenn du heute Gesundheit hast, dann ist das natürlich super. О, Бога можно от Господа можешь получить больше здоровья. Aber Gott kann dir viel mehr Gesundheit geben. Больше крепость. Er kann dir viel mehr Stärke geben und Kraft. Жаждешь ты испытать великого Бога? Und hungerst du danach, strebst du danach, den großen Gott zu prüfen? Которого oder zu versuchen? Mehr. Nein, nicht zu versuchen. Zu prüfen, ja, zu prüfen, der fähig ist, viel mehr zu geben. Weißt du, wozu machen wir viele interessante Dinge? Warum haben wir jetzt ein Jugendcamp vor uns? Wozu brauchen wir diese Familienausflüge? Зачем нам нужен этот Holzhaus, который мы Wozu brauchen wir dieses Holzhaus? Неделями сидим, планируем. Wo wir wochenlang sitzen und planen. Ищем. Und suchen danach. Может, нам скучно просто? Ist das vielleicht uns zu langweilig? Просто делать нечего. Weil wir nichts zu tun haben? Нет. Nein. Это второй ребенок. Das ist ein zweites Kind. Который нам так нужен. Den wir so sehr brauchen. О, у нас есть один ребенок, ничего не надо больше. Oh, wir haben ein Kind, wir brauchen nicht mehr. Нет. Nein. Нам нужен второй ребенок. Wir brauchen unbedingt ein zweites Господь Kind. Господь снял позор, да. Der hat dir deine Schande weggenommen, давно, ja. Давно, ja. Но я хочу славу. Aber ich will... Ich will aber viel mehr. Просто без позора это не слава. Also ohne Slava, Ehre. Also ich möchte Ehre. Ich möchte nicht nur, dass man mir die Schande wegnimmt, sondern dass ich zu Ehren komme. Что Бог ждет от тебя сегодня? Was erwartet Gott heute von dir? Где твое место в церкви? Wo ist dein Platz in der Gemeinde? Какая роль у тебя в церкви? Welche Rolle spielst du in der Gemeinde? Какое твое призвание? Welche Berufung hast du? Есть люди, они такие независимые. Es gibt so Menschen, die so unabhängig sind. И они хотят оставаться независимыми. Und sie wollen auch weiterhin unabhängig bleiben. И чтобы их никто не доставал. Und damit sie niemand nervt. Тогда у них все хорошо. Und dann ist bei denen alles gut. Это независимость, это отсутствие любви. Also die Unabhängigkeit bedeutet das Fehlen von der Liebe. Liebe macht abhängig. Liebe macht abhängig. Любовь делает тебя зависимым. Liebe macht dich abhängig. Amen. Amen. Когда ты независим, у тебя нет любви. Wenn du unabhängig bist, dann hast du keine Liebe. Все просто. Es ist alles einfach. Почему ты переживаешь за своего ребенка? Wieso machst du dir Sorgen um dein Kind? Когда его нет дома. Wenn er nicht zu Hause ist. Потому что ты его любишь. Weil du ihn liebst. Почему ты ждешь своего супруга домой, когда его нет? Wieso wartest du auf deinen Ehemann, wenn er noch nicht zu Hause ist? Ты любишь. Weil du ihn liebst. И ты зависим. Und du bist abhängig von ihm. Du bist abhängig von ihm. Du bist emotional abhängig von diesem Menschen. Wenn du nicht beten kannst, was ist das dann? Das ist auch eine Abhängigkeit. Ich kann nicht beten. Amen. Amen. Denn ich liebe den Herrn. Wieso kannst du nicht ohne Gemeinde? Das ist auch eine Abhängigkeit. Das ist auch eine Abhängigkeit. Das ist eine heilige Abhängigkeit. Das ist die Liebe. Amen. Wenn der Mensch unabhängig ist, dann hat er keine Liebe in sich. Und er ist unglücklich. Denn ohne Liebe kann man nicht leben. С одной стороны, не хочется быть зависимыми. Also von einer Seite möchte man nicht abhängig sein. С другой стороны, человек хочет быть счастливым. Von der anderen Seite möchte der Mensch glücklich sein. Бог говорит, выбирай, или ты независимый, или ты счастливый. Gott sagt, du sollst jetzt wählen. Entweder willst du unabhängig sein oder du willst glücklich sein. Хочешь быть независимым ни от кого? Also willst du unabhängig sein von niemanden? Дело твое. Also du, wenn du nicht von niemandem abhängig sein möchtest, ist es deine Sache. Ты останешься самовлюбленным эгоистом. Und du bleibst ein selbstverliebter Egoist. Amen. Amen. Если ты хочешь быть счастливым, Aber wenn du glücklich sein möchtest, придется открыть свое сердце. Dann bist du dazu genötigt, dein Herz aufzumachen. Придется впустить кого-то туда. Dann musst du dann jemanden hier reinlassen. Тогда и появится зависимость. Dann kommt das zu einer Abhängigkeit. Любовь. Dann kommt die Liebe. Amen. Amen. И когда ты плачешь по ночам или страдаешь, und, wenn du dann nachts weinst oder du quälst dich, это гораздо лучше, чем ни о ком не думать. Das ist wesentlich besser, als über niemanden überhaupt zu denken. Никто тебя не достает. Keinen nervt dich. Никто тебя не нур. Keinen brauchst du. Вот потом начинается другой плач. Aber dann fängt ein anderes Weinen an. Никому не желаю такого. Also ich wünsche das niemanden. Независимость – это отсутствие любви. Also Unabhängigkeit ist das Fehlen der Liebe. Если люди такие, которые говорят, не звони мне, не доставай меня, отстань от меня. Also es gibt solche Menschen, die sagen, du sollst mich nicht anrufen, du sollst mich nicht nerven, mich nicht ansprechen. Когда ты такое слышишь? Also wenn du sowas hörst, это эгоист. Dann ist es ein absoluter Egoist. Обходи его. Dann geh einfach Kilometer weit weg um ihn rum. Не достоин твоего внимания. Er ist nicht deine Aufmerksamkeit würdig. Amen. Amen. Друзья, мы сегодня должны искать Господа. Meine Freunde, wir sollen heute nach dem Herrn suchen. Что Господь хочет еще? Was will der Herr noch? Что Он хочет дать мне? Was will er mir noch geben? Знаешь, если ты не куришь и не пьешь и в церковь ходишь, это еще не все. Weißt du, wenn du weder raus noch trinkst und in die Gemeinde gehst, dann ist das noch nicht alles. Это не все. Das ist noch nicht alles. Есть viel mehr. Es gibt viel mehr.